Niki und Vicky und das Karpatenkind. Ja, wir zwei, die Pünktchen-Detektive, Zwillinge doppelt so helle. Niki und Vicky, wir Profis im Spiel, lösen den Fall auf die Schnelle. England, Ende der 1980er Jahre, kurz vor der Sportschau. Es ist ein wunderschöner, warmer Sommertag im kleinen Städtchen Breezy Beach in der Grafschaft Mid-Somerset an der südwestlichen Küste Englands. Die Sonne wärmt mit ihren Strahlen die Erde und weiße Wolken ziehen am blauen Himmel vorbei. Der Wind säuselt leise durch das Blattwerk, die Vögel zwitschern und die Bienen summen in der Luft. Ja, es ist ein Tag zum Eierlegen. Und das vielleicht Beste an diesem Tag, es ist der erste Tag der... Ganz England ist im Urlaub. Ganz England? Nein! Außer die Kinder vom Hühnerstall. Das ist der Schlafsaal Nummer 7 des privaten Mädcheninternats St. Martins. Eines der ältesten und angesehensten Internate Englands. Es liegt stolz auf einem Hügel an den weißen Klippen mit Blick auf das blaue Wasser des Ärmelkanals. Ein achteckiges Gebäude mit weißen Säulen, das aus der Ferne zunächst wie ein Viereck aussieht. Drei Fensterreihen skandieren den... Halt, stopp! Hör mit dem Gelaber auf und stell endlich uns vor. Außer die Kinder vom Hühnerstall. Dort wohnen 6 Mädchen, die aus verschiedenen Gründen heute nicht von ihren Eltern oder Verwandten in die Ferien abgeholt werden konnten. Das kleine Mädchen mit dem roten Barett ist Miri aus Paris, die immer noch auf ihren Bruder wartet. Frère Jacques, dormez-vous? Wo bist du? Heidi, deren Erziehungsberechtigter leider erkrankt ist. Der Großvater hat Ziegen, Peter. Pippi, deren Vater in der Südsee lebt. Es gibt einfach keinen Ferienflieger nach Takatuka-Land. Sissi, die etwas verschnupft ist. Husten, ich hab ein Problem. Und die lustigen Zwillinge Nicole und Victoria. Hey, Silber. Du sollst mich nicht so nennen. Und die Kessenzwillinge Niki und Vicky. Und? War das jetzt alles? Über die Hütte quatschst du eine Oper und bei uns nur das? Seit ihre Eltern vor 2 Jahren mit dem Wagen verunglückten, leben Niki und Vicky die meiste Zeit im Internat, da ihre Tante Polly viel mit ihrem Gebrauchtwagenhandel zu tun hat. Niki ist die Erstgeborene und 45 Minuten älter als ihre Schwester. Sie ist eher von ruhiger Natur, burschikos und kräftig, denn sie liebt Essen. Vor allem Süßes wie Nuts, Nippon und Nappo. Doch noch viel lieber mag sie Zuckerstückchen. Da sie auch eine begnadete Tüftlerin ist, hat sie immer ihr Schweizer Armee-Taschenmesser, eine Rolle Klebeband RK-72 und eine Schachtel Streichhölzer dabei. Ist es besser so? Entzückend, Baby. Vicky ist ein fröhliches Mädchen, das nie stillsitzen kann. Sie ist immer freundlich und liegt gerne in der Sonne. Vor allem, wenn Jungs in der Nähe sind. Sie hat eine orangene Schärpe in Kung-Fu, liebt Kuscheltiere, Singen und die Foto-Love-Story. Ich bin süß, ne? Also diese 6 Mädchen müssen nun ihre Sommerferien im Internat verbringen. Da aber fast alle Schwestern auch in die Sommerferien gegangen sind, kümmert sich nur noch eine Nonne als Hausmutter um die im Internat verbliebenen Mädchen. Oberschwester Maria Hildegard. Eine muskulöse, große Frau mit sehr durchdringenden Augen, die niemals geht, sondern immer marschiert und in ihrer Freizeit LKWs zieht. Oh, da kommt sie ja gerade. Obacht! So, ihr kleine Rotzgören. Da unsere Köchin ihren fetten Hintern in den Flieger nach Malotza gekriegt hat und ich keinen Bock habe, für euch zu kochen, dürft ihr euch jetzt aus besonderem Anlass etwas zu essen bestellen. Zack, zack! Fritten, Erster! Oh, ich liebe fiese, fette Fritten. Das Rialto macht die beste Spaghetti Carbonara. Also ich mag und Gyros. Ich stehe total auf Tzatziki. Spinnst du, Sissi? Ich habe später noch eine Verabredung. Da kann ich doch keine Knobi-Fahne gebrauchen. Nonsens! Es gibt jetzt Pizza! Oh, Ma'am, wir haben Miri vergessen. Dann kriegt die halt nichts. Miri? Mamsel? Aber wo ist sie denn nur? Oh, Miri ist nicht mehr da! Also heute Nachmittag bei der großen Verabschiedung habe ich sie noch gesehen. Schwester Maria Hildegard, Miri ist nirgends zu finden. Dann esse ich ihre Pizza. Obacht! Ich rufe jetzt den Polizeiposten. Und hier rührt sich keine vom Fleck. Hallo, mein Name ist Schwester Maria Hildegard. Ich vermisse eine Schülerin. Okay. Ma'am, was haben Sie gesagt? Die Leitung ist tot! Die Leitung muss von einem Blitz getroffen worden sein. Niki, schalte das Kofferradio ein. Yes, ma'am. Hier kommt gerade eine aktuelle Eilwarm-Wettermeldung rein. Regen und Unwetter ziehen über weite Teile des Landes. Oh no. Einige Dörfer sind bereits überflutet. Und mehrere Zufahrtsstraßen, wie die Küstenstraße von Nether Nettlethorpe nach Middle Miltham, sind gesperrt. What? Teile der Grafschaften Essex, Wildsex und Midsummersex sind von der Außenwelt abgeschnitten. Außerdem Neuigkeiten aus The Rock. Heute ist ein Gefangener aus dem Zuchthaus von Dartmoor ausgebrochen. Ah! Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das gibt's doch nicht, so ein Mist! Ruhe! Also, ihr kleinen Rotzgören, ihr geht jetzt alle auf eure Stube und bleibt da bis morgen früh. Zack, zack! Menno, so ein Spunk! Ich hab Hunger. Und ich hab heute Abend noch eine Verabredung. Und damit ihr keine Dummheiten macht und nicht noch eine verschwindet, werde ich euch zu eurer eigenen Sicherheit einsperren. Gute Nacht, ihr Prinzessinnen von St. Martins, ihr Königinnen von England. So kommt es also, dass in dieser Nacht nur 5 der 6 Mädchen im Schlafsaal 7 nächtigen. Und während die große Standuhr 8 schlägt, draußen ein fürchterlicher Sturm tobt, rührt sich etwas im Hühnerstall. Niki! Was ist denn, Niki? Aufstehen, meine Dame! Jetzt wach auf und hilf mit! Sonst weiß ich nicht, wie ich zum BH kommen soll. Seit wann trägst du denn einen BH? Du brauchst auch noch gar keinen. Du hast mir doch wohl nicht meinen neuen Spitzen-Push-Up-BH, den ich mir extra für die Verabredung heute Abend gekauft habe. BH! Baumhaus! Illegale Versammlungsstätte aus Holz! Das Haus bei den Blutbuchen! Unsere geheime Geheimstation! Los, schnell anziehen, Zweite. Hä? Du bist ja schon komplett angezogen. Stirnband, Stulpen. Was ist denn das für eine pinke Satterblose mit Puffärmeln und Schulterpolstern? Ich hab gleich noch eine Verabredung. Wie Verabredung? Mit wem? Ja, das wüsstest du wohl gerne, hm? Ich wurde nämlich gefragt, ob ich mit auf eine Superfete gehen würde. Und zwar mit den Jungs von der Insel. Die wollen mit mir zusammen was... Das ist mir sowas von egal. Jetzt hast du erstmal eine Verabredung mit Moor. Mach das Fenster auf und hilf mir, die Hühnerleiter rüber an den Baum zu lehnen. Zweite, wir müssen Miri finden. Und dazu müssen wir hier raus und zum BH. Denn es riecht nach einem neuen Fall für die 2-I-Pünktchen-Detektive. Ich riech nix. Komm schon, Vicky. Ab durchs Fenster. Zack, zack. Aber nur, wenn mein Glücksbärchen mit darf. Und mein Monchichi. Und mein Pferd Sternschnuppe. Jetzt komm! Und so klettern Niki und Vicky mitten in der Nacht über die Hühnerleiter aus ihrem Dachzimmerfenster hinüber in eine alte Platane mit weiten Zweigen, die dicht an der Hauswand steht. Dann weiter, von Baum zu Baum und von Ast zu Ast, bis sie über eine Strickleiter in ihrem Geheimstation-Club-Lokal, dem geheimen Baumhaus, inmitten einer jungfräulichen Blutbuche ankommen. Was hast du denn da? Na, mein Archiv, damit ich nachschlagen kann. Unser Wortschatz? Nein. Das Guinness-Buch der Rekorde? Nein. Was ist was? Pilze? Nein. Ah, hier, der Dirke. Wen du alles kennst. Sieht der gut aus? Wo wohnt denn Dirk? Dirke, der Weltatlas. Oh. Pass auf. Hier ist eine Karte von Midsummersex. Die geografischen Gegebenheiten der Umgebung können in diesem Fall eine wichtige Rolle spielen. Zweite, schau mal. Dieses Achteck hier ist das Internat. Mhm. Die Küstenstraße, die davor in West-Ost-Richtung herführt, die ist hier. Von der zweigen in beiden Richtungen jeweils im Abstand von über einer Meile weitere Straßen ab. Wie wir im Radio gehört haben, ist die Straße aber westlich überflutet und gesperrt. Also müssen wir gen Osten, denn südlich ist das offene Meer und im Norden liegen die großen Moorlandschaften von Dartmoor. Was ist das da für ein Kreis? Das ist Stone Sharon. Eine Grabanlage, die von einer aus mehreren konzentrischen Steinkreisen gebildeten Megalithstruktur umgeben ist. Und dieses Kreuzchen? Ist das Symbol für eine Zinnmine. Und dieser braune Punkt? Ist der Überrest eines Smarties. Du bist so klug. K-L-U-K. Wenn wir Miri finden wollen, müssen wir herausfinden, in welcher Richtung sie sein kann. Und das weiß die Karte, Niki? Ach, Vicky, die Karte weiß gar nichts. Oh. Außer der Systematik, mit der wir suchen müssen. Denn dadurch wissen wir jetzt, dass sie wahrscheinlich in Richtung Osten gegangen ist. An der ersten Abzweigung im Osten befindet sich ein stilles Örtchen. Vankerville. Vielleicht hat sie da ja jemand gesehen. Siehst du hier das Haus bei den drei Eichen? Das ist dein Gasthaus. Der grüne Geist. Du kennst das? Nö. Soll eine üble Spelunke sein. Hat mir Schwester Maria Kron erzählt. Ich denke, wir sollten dort mit unserer Suche beginnen. Und je früher, desto besser. Lass uns auf Entdeckungsreise gehen. Oh, Vicky, das wird doch endlich mal wieder ein Abenteuer für uns. Dunkle Gewitterwolken hängen am Himmel. Schwer, bedrohlich und pechschwarz. Um auf dem kürzesten Weg zum Wirtshaus von Dartmoor zu gelangen, müssen die beiden durch den Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Doch da scheint ein Lichtstrahl durch die Dunkelheit. Die fröstelnd frierenden Zwillinge folgen ihm. Sie kamen an ein Häuschen von Stein und Birke fein. Es hat ein wundervoll windschiefes Dach, einen krummen Schornstein und klapprige Fensterläden. Hinten hinaus ist ein Backofen angebaut. Und so scheint es, als sei das Glück Niki und Vicky doch noch hold und als würde ihnen geholfen werden. Oder etwa nicht? Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Oh, Niki, lass uns zurückgehen. Mir ist kalt, ich friere und ich habe Angst. Und ich habe Hunger. Ich klopf da jetzt an. Nicht, Niki! Oh, da, hinterm Fenster. Da ist jemand. Eine Frau. Und in der guten Stube drinnen sitzt eine ältere Dame. Um den Kopf hängen feuerrote Haare, die bis auf die Schultern herabfallen, bekleidet mit einem kunterbunten Morgenrock und viel zu weiten Pantoffeln. Heute back ich, morgen brau ich und jetzt gibt es Happy Happy. Besen, Besen, seid's gewesen. Meine kleine Schrumpelmei, aus Besen wird Kartoffelbrei. Tex-Mex. Ah, lecht's dir geifer, Schlabberschleck, Mümmel, Mümmel, Sabber, Sabber, Sabber. Die knabbert am stumpfen Stiel von einem Handfeger. Wenigstens hat sie den. Wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, fress ich auch einen Besen. Lass uns lieber umkehren. Firlefanz, ich bimmel jetzt. Aber leise. Hallo, das ist meine Schwester Vicky und ich bin Niki Silver. Vielleicht können Sie uns helfen, Ma'am. Wir haben uns im Wald verirrt. Ihr seid ganz feucht. Es regnet. Ja. Ja. Ja. Ich denke, vielleicht kommt ihr beiden besser herein. Sie sind zu freundlich. Guck mal, Niki. Vielleicht will uns die komische Alte da drin einsperren. Das ist ein leerer Vogelkäfig. Der ist aber ganz schön groß. Oh Mensch, Vicky, jetzt reiß dich gefälligst mal zusammen. Hab ich nen Hunger. Hummer? Wieso? Habt ihr es gesehen? Wie bitte? Halt doch den Mund. Hund? Wir haben Ihren Hund leider nicht gesehen, Ma'am. Wie sieht er denn aus? Ein grün leuchtendes, schwarzes Biest mit roten Glitzeraugen. So groß wie ein Kalb. Und das gehört Ihnen, Ma'am? Das Monster im Moor. Ein Untier. Das Karpatenkalb von Vankerville! Nein, das kennen wir nicht und wollen wir auch nicht kennenlernen. Hä? Das haben wir nicht gesehen! Ihr habt es gesehen? Dann seid ihr verflucht! Es wird euch töten! Es wird uns töten! Es wird alle töten! Windhälse! Am 31. ist Wüstenrottag! In Windeseile rennen die Kinder aus dem Haus und um ihr Leben. Vorbei an Heidekraut, Torfmoosen und Zwergwirken irren sie orientierungslos durch einen dunklen und sehr, sehr teuren Wald. Ich muss Pippi. Ja, dann mach halt. Unter den Hollerbusch? Husch, husch, husch. Und vergiss nachher nicht, deinen Schlüpfer wieder anzuziehen. Haha, ich hab gar keinen an. Oh. Hast du auf deine neuen weißen Adidas Superstar-Turnschuhe mit Klettverschluss gemacht? Nein. Hier sind Fußspuren zu sehen. Frisch und klar erkennbar. Von einem Mann oder einer Frau? Es sind die Abdrücke eines riesigen Tieres. Larifari, das sind Abdrücke von Ballettschläppchen. Größe 35, wenn ich mich nicht irre. Das ist Miris Spur. Oh, Vicky, wir haben sie. Das ist der Tatort. Und so folgen die Zwillinge den Fußspuren. Durch Wälder und Felder, über Stock und über Steine, durch die Nacht und übers Moor, bis sie das Gasthaus der Grüne Geist erreichen. Die Waldschenke ist ein langes, aber niedriges Haus mit einem kleinen Stall nebenan. Als Niki und Vicky den Schankraum betreten, nähert sich ihnen ein kräftiger Mann mit blauem Rollkragenpullover, schwarzem Vollbart und Tabakspfeife. Hey, ihr da. Das ist eine Kneipe und kein Kindergarten. Entschuldigung, Sir, aber... Lassen Sie mal, Professor. Ja? Hinter den Zwillingen steht eine Frau mit übergroßer Brille und schulterlangen schwarzen Haaren. Zwei fremde Gesichter. Hallöchen. Na, was kann ich denn für euch tun? Wir sind feucht. Wir haben Hunger. Wir waren auf dem Weg zu unserer Großmutter, Ma'am. Da sind wir von diesem schrecklichen Gewitter überrascht worden und dem Wald vom rechten Pfad abgekommen. Ihr seid ja ganz durchgefroren. Wärmt euch erstmal am Kamin. Hochwürden, ich glaube, ihr Typ ist gefragt. Aus einem Schaukelstuhl erhebt sich ein kleiner, gedrungener Mann mit einem großen Kopf, rundem Gesicht und grauen Augen. Ihr armen Seelen in Not, was ist euch nur widerfahren? Ich bin Father Festerton, der Neue für St. Bangasius, der Kathedrale des Moores. Nachdem Father Fisher überraschend von uns gerufen wurde, werde ich demnächst seine Gemeinde in Midmary Mead übernehmen. Wie kann ich euch helfen? Wir sind Niki und Vicky. Hier, unsere Karte, Father. Nicht Vicky. Sehr freundlich von euch, aber ich spiele nicht. Father Festerton, haben Sie hier sonst noch jemanden gesehen? Wie meinst du das? Das Moor ist sehr dünn besiedelt. Im Umkreis von 3 Meilen gibt es hier nur ein paar wenige verstreute Gebäude. Auf dem Hof am Teufelsmoor wohnt die bekloppte Betty, eine eher etwas verstörte Seele. Oh ja, die haben wir schon kennengelernt, Father. Ach, wirklich? Außer ihr befinden sich wohl alle anderen Personen heute Abend hier, da dies hier das einzige Haus mit eigenem Notstromgenerator ist. Und 6 Meilen weiter hinter der Nebelheide liegt das große Zuchthaus von Dartmoor, wo heute Mackie der Messerstecher ausgebrochen ist. Warum interessiert euch das? Was treibt ihr hier? Und wer seid ihr eigentlich? Hier, unsere Karte, Professor. Ach, ist doch Vicky. Ich schreibe keine Karten. Aber Professor Perkins, nun lassen Sie die Mädchen doch erstmal was trinken. Hier, bitte. Danke, Frau Wirtin. Gern geschehen. Und etwas zum Knabbern. Oh, prima, Nüsschen. Hey, nicht gleich die ganze Dose einstecken. Ich will auch welche. Professor Perkins ist ein Naturforscher und als Gast bei uns auf dem Moor. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Außerdem gibt es noch Dr. Schuh, ein Geschäftsmann, der mit Kräutern und Gewürzen handelt. Oh, und mich nennt man Holly. Und warum? Weil ich so heiße. Holly Hoax, ich bin die Besitzerin dieses ehrenwerten Etablissements. Und wir sind Niki und Vicky. Oh, darf ich Ihnen unsere Karte geben, Ma'am? Ach nee, lass mal stecken. Und das Ma'am könnt ihr auch gleich stecken lassen. Da hier im Moment so viel los ist, Miss Hoax, können wir Ihnen doch sicher etwas behilflich sein. Engagiert! Hier ist euer Schlüssel, Zimmer 13. Und ich mache euch jetzt erstmal eine schöne heiße Mulligatawny-Suppe. Mulligatawny-Suppe mag ich besonders gern. So wertvoll wie ein kleines Steak. Was? Oh, ein Steak wäre auch klasse. Und Chips. Und Yorkshire-Pudding. Aber da sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Und außerdem, Gentlemen. Last order. Ich würde noch mal so einen Haber nehmen. Mit Schirmchen und Strohhalm. Vicky, schau mal, ob du was Hartes abstauben kannst. Oh, apropos was Hartes. Professor Perkins ist ja schon ein großer und stattlicher Mann. Och, nein. nö. Also ich bin da eben ein bisschen an ihm lang gestreift und dachte, uiuiuiuiui, was ein hartes Ding. Der scheint sich riesig über mich zu freuen. Oh, und ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. La, la, aber ich glaube, Niki, der hat sich gar nicht gefreut, sondern der hat eine Knarre. Was? Ah, du kannst mich also wohl hören. Fan Chu, Dr. Li Fan Chu. Plötzlich steht, völlig lautlos, quasi aus dem Nichts, ein schlanker Asiate mit kahlem Schädel, aber langem Hufeisenschnurrbart vor ihnen. Er hat etwas Katzenartiges an sich und durchdringt die beiden Mädchen mit seinen grün funkelnden Augen, während er etwas aus seiner Seidenweste hervorzieht. Gewürze im und Export. Ich sammle Naturkräuterextrakte im Moor. Kamille, Minze, Myrrhe und Salbei. Hier meine Karte. Danke, Dr. Pikachu. Niki und Vicky, Zwillinge. Hier, unsere Karte, Sir. Ach, Vicky. Ein Fall für die drei I-Pünktchen-Detektive. Erster Zwilling, Niki Silva. Das ist sie. Zweiter Zwilling, Vicky Silva. Das bin ich. Ich bin süß, ne? Die beiden uneinigen, eineigen Zwillinge. Das sind wir. Wir sind aus dem gleichen Pulver geschnitzt. Herr Doktor, wir haben uns im Moor verlaufen. Ja, das Moor ist eine eigenartige Einöde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Geheimnisse es birgt. Mysteriös und rätselhaft. Sie scheinen es gut zu kennen, Sir. Ich bin erst seit einigen Tagen hier. Aber meine Interessen haben mich jeden Fleck dieser Gegend erforschen lassen. Zum Beispiel den Teufelssumpf. Dort bedeutet ein falscher Schritt den Tod. Wenn ihr dort einmal vom rechten Weg abkommt, seid ihr verloren. Ist was, Doc? Was war das? Die Sümpfe bringen zuweilen die seltsamsten Geräusche hervor. Die Bauern sagen, es sei das, Was, Professor? Das Karpatenkalb von Vancouver. Einige Leute hier behaupten, auf dem Moor eine mysteriöse Kreatur erblickt zu haben. Richtig, Vater. Riesig, leuchtend und grauenhaft. Habt ihr noch nie ein Heulen nachts auf dem Moor gehört? Aber Gentlemen, jetzt hören Sie doch auf, den Mädchen Angst zu machen. Das sind doch nur meine Möpse, Hans und Franz. Ich habe sie in den Keller gesperrt wegen des Gewitters. Sie fürchten sich und jaulen deshalb. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ihr seid ja jetzt hier bei mir. Also ich brauche jetzt dringend ein Wannenbad. Oh, es ist ja schon 11:20. Zeit für alle ins Bett zu gehen. Und verschließen Sie fest alle Fenster und Türen. Nicht, dass wir in der Nacht noch Besuch von Mackie, dem Messerstecher, bekommen. Hören Sie doch auf, Professor. Kinder, wollt ihr vielleicht noch etwas zum Einschlafen lesen? Ich habe eine kleine, aber feine Bibliothek unter der Theke. Edgar Allan Poe, Edgar Wallace, Edgar Ott, Edgar... Haben Sie auch Mini- und Zini-Heftchen? Ich nehme den großen Brockhaus. Ja, gerne. Hier. Bitteschön. Danke. Oh, gehört euch vielleicht das Hütchen, das der Vater gefunden hat? Hütchen? Welches Hütchen? Vater, als Sie heute Abend heimkamen, hatten Sie doch ein Hütchen gefunden. Oh ja, das habe ich hier in meiner Rocktasche, Miss Hawkes. Gehört dieses rote Käppchen eventuell einer von euch beiden? Nö. Oh ja, da ist es ja. Wo haben Sie es nur gefunden? Ich machte gerade einen Spaziergang zu den alten Steinkreisen, als plötzlich der Regen hereinbrach. Und als ich zum Wirtshaus zurückeilte, stolperte ich über einen Baumstumpf. Und dort lag dieses Käppchen. Vielen, vielen Dank, Vater Festerton. Ich dachte schon, ich würde es nie mehr wiedersehen. Obwohl Vicky etwas verwundert ist. Ich bin etwas verwundert. Gehen alle Bewohner und Gäste des Grünen Geistes in ihre Kammern und wünschen sich eine geruhsame Nacht. Gute Nacht, Miss Hawkes. Gute Nacht, Niki und Vicky. Gute Nacht, Vater Festert. Gute Nacht, Dr. Li Fan Chu. Gute Nacht, Professor Perkins. Ja, gute Nacht, John Boy. Niki und Vicky wechseln kein Wort auf ihrem Zimmer im oberen Stockwerk, bis es im ganzen Gasthaus mucksmäuschenstill geworden ist. Niki, aber das ist doch gar nicht dein Käppchen. Du würdest doch nie etwas so Farbenfrohes und Lebensbejahendes tragen. Ich nicht, aber Miri. Wer? Ach, Vicky. Erinnerst du dich nicht mehr an die vergangenen Frühlingsferien? Als Miri in der Bretagne in Aix und Hop gewesen war, da hatte sie von ihrer Grand-Mère dieses rote Käppchen geschenkt bekommen. Und sie hatte es auch heute an. Das ist ein wichtiges Indiz. Ein Indiz? Und jetzt, Erste? Bin ich müde. Ich bin total fix und foxy. Ich werde schlafen wie ein... Ich schlaf oben! Stein. Und du darfst gerne im Etagenbett oben schlafen. Yay, mit Klatschen! Auf was hatten sich die beiden da nur eingelassen? Eine Nacht in einem fremden Haus, voller eigenartiger Bewohner. Und was war nur mit Miri geschehen? Sie hatten ihren Schuhabdruck entdeckt und ihr rotes Käppchen gefunden, aber wo steckt sie? Und was war mit diesem mysteriösen Monster im Moor? Noch können sie aus all dem nichts machen und schlafen den Schlaf der Gerechten. Bis. Oh Gott, oh Gott, mein Körper explodiert in tausend Teile. Es ist zu viel. Er vibriert in einer Welle der Lust, als er meine Rose benetzt. Was? Was machst du? Ich habe nur laut gelesen. Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Na bravo. Sag mal, hast du sie noch alle? Aber das ist so spannend. Hier, hör mal. Meine Lippen werden feucht und ich spüre seinen Atem auf meiner Wange. Wir erdehnen... Und das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich mach mir hier... Moment. Was? Was ist? Psst. Was ist denn? Halt doch mal die Klappe. Mir ist, als hätte ich die Haustür gehört. Ich hab nichts gehört. Ja, dein Körper explodiert dich auch gerade in tausend Teile. Weil meine Rose benetzt wurde. Blöde Kuh. Huch. Was ist das denn? Was denn, Vicky? Na, dieses Briefchen, Niki. Das war in der Kappe. Lass mich mal sehen, Vicky. Adressiert ist der Brief an Bethany Briggs, 77 Sunset Strip, Sydney, Australien. Kein Absender. Aber abgestempelt wurde er vor 26 Jahren. Und zwar in Rio. Copa, Copacabana. Sag mal, hast du sie noch alle? Willst du das ganze Haus aufwecken? Hoppla. Hey, da steckt ein Zettel drin mit einem Fragezeichen drauf. Ich frage mich, wofür das wohl steht. Das Fragezeichen ist ein allgemeines Symbol für das Unbekannte, für ungelöste Rätsel und Geheimnisse aller Art. Quatsch! Das steht für den Unsinn, der auf der Rückseite steht. Queenland, Conans Dritter, Horatius 34. Und wenn man ihn aufklappt, steht da, wem gehörte es? Dem, der von euch ging. Wer soll es erhalten? Der kommen wird. Hm? Wo war die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten? Unter der Buche. Wie ward geschritten? News 54, 74, 90, 2014. Eichen, Weichen, Buchen, Suchen. Was soll denn das bedeuten? Dies scheint wirklich ein sondergelagerter Spezialfall zu sein. Vielleicht handelt es sich um eine Telefonnummer. Ich hab's! Hier, schau, Erste. Im Brockhaus steht, Queensland ist ein australischer Bundesstaat mit der Hauptstadt Brisbane. Also Australien. Und Conans Dritter... ich dachte, Schwarzenegger hätte nur zwei Filme als Conan gemacht. Hör mal auf zu plappern. Plappern gehört zum Handwerk. Klappe. Pah, nur weil ich einmal schneller auf was gekommen bin als wie du. Halt, stopp! Da schleicht jemand ums Haus. Leise, vorsichtig. Na da, schau her, das ist doch... Huch, jetzt ist er weg. Wie vom Erdbeben verschluckt. Wer ist wie vom Erdboden verschwunden? Professor Perkins! Komm, Vicky, den schnappen wir uns! Und so schlüpfen die zwei I-Pünktchen-Detektive leise aus dem Zimmer, gehen auf Zehenspitzen die Treppe hinunter und öffnen behutsam die Haustür. Draußen ist es noch recht dunkel und so schleichen die Zwillinge auf der Holzveranda vorsichtig um das Wirtshaus. Sie sind höchst konzentriert und gespannt wie ein Flitzebogen. Ich bin diesmal bestens vorbereitet. Hier, das Spionfernglas, die Detektivbrille und das Fingerabdruckpulver. Das ist das Futter für die Urzeitkrebse. Verschlumpft nochmal! Also, was ich nicht begreife, Niki, Wieso ist der Professor noch so spät alleine mitten in der Nacht unterwegs? Das werden wir hoffentlich gleich wissen, Vicky. Gib mir mal den Feldstecher. Hier. Ich kann den Prof nirgendwo sehen. Doch halt, was ist das? Was ist was? Da ist was. Hund, Katze, Maus. Ein Mann, er steht vor einer Höhle. Oh, das ist ja spitze spannend. Oh Mist, jetzt ist er weg. Wer? Lass mich auch mal, Niki. So. Oh, das ist nicht Professor Perkins. Das ist ein fescher Kapitän. Juhu! Was? Woher willst du das wissen? Na, er trägt eine Kapitänsmütze. Oh, Captain, mein Captain. Da werde ich doch gleich mal... Wegrennen! Niki und Vicky nehmen die Beine in die Hand und laufen so schnell wie sie... Schneller, Niki! Und laufen so schnell, wie sie noch nie in ihrem Leben gelaufen sind. Oh mein Gott! War das das Karpatenkalb? Ich weiß nicht, aber es klang für mich eher wie ein Hund. Wir müssen dringend jemanden... Oh, diese Tür steht offen. Ist das nicht das Zimmer von Dr. Taekwondo? Die war eben aber noch nicht offen. Doktor! Hallo, Onkel Doc! Doktor, liefern! Schuh! Entschuldigung, ist etwas passiert? Der Doktor ist verschwunden. Haben Sie ihn gesehen? Wen? Holly, oh, Miss Hokes, wie gut, dass Sie da sind. Na, guten Morgen, liebe Sorgen. Was denn mit euch los? Ihr seid ja ganz aufgelöst. Was macht ihr denn schon um diese frühe Zeit hier unten? Wir haben Professor Perkins gesucht. Er hat das Haus verlassen. Und Dr. Ed von Schleck fehlt auch. Ich wollte mich für die Morgenandacht vorbereiten. Wir haben eine Höhle gesehen. Gar nicht weit von hier. Die Drachenhöhle? Die Höhle des Grauens? Und da war ein Mann mit Kapitänsmütze. Ach, das ist doch nur Captain Cook von der Weißen Yacht. Er kommt vom Weiten übers Meer und bringt uns unseren Fisch hierher. Für uns hat er die ganze Welt bereist. Er fischt frischen Fisch und beliefert mich einmal die Woche. Wahrscheinlich hat er in der Drachenhöhle nur Zuflucht vor dem Unwetter gesucht. Aber wo stecken der Professor und der Doktor? Es ist bald Frühstückszeit. Vielleicht wollten Sie etwas Frühsport treiben. Morgenrunde oder so. Vater, wären Sie so nett und würden Sie mal die drei Eichen hinuntergehen, um zu sehen, ob Sie die beiden finden können? Aber gerne, Miss Hokes. Es wird ja schon langsam hell. Keine Sorge. Die werden wir sicher bald wieder haben. Aber bleiben Sie auf der Straße. Nach den starken Regenfällen sind die anderen Wege zu gefährlich. Und ihr zwei, ab in die Küche. Und ich mache euch jetzt erstmal ein schönes, heißes Full English Breakfast. Exzellent. Ich habe schrecklichen Frühstückshunger. Halt! Aber zuerst zieht ihr eure Schuhe aus. Oh nein, zu spät. Schlammspuren durch den ganzen Gastraum. Ich war's nicht. Miss Hokes, warum heißt die Straße ja eigentlich bei den drei Eichen? Ich habe vor dem Wirtshaus nur Stein- und Silberlinden gesehen. Eher eine Lindenstraße. Hinterm grünen Geist, am Anfang des Pfads zum Moor, da stehen die drei Eichen. Beziehungsweise nur noch eine kleine alte. Die beiden anderen wurden wohl schon im Krieg gefällt. Sogar ein Kriminalroman heißt so, der hier geschrieben worden sein soll. Unter der Ladentheke müsste ich ihn doch noch... Ja, Band Nummer 34. Magst du ihn haben, Niki? Gerne. Ja. Wo habe ich denn jetzt nur die Dose Frühstücksfleisch hingestellt? Ich weiß nicht. Ach, wahrscheinlich in der Speisekammer. Niki, hast du etwa die Äußerst Dose... interessant, dieses Buch. Wir gehen rasch mal eine Runde ums Haus, um zu sehen, ob der Professor Doktor dort zu finden sind. Wir sind dann gleich zum Frühstück wieder da. Okidoki. Und so gehen die Zwillinge auf die Rückseite des Wirtshauses zu der einen von den ursprünglichen drei Eichen. Was wollen wir denn hier draußen? Es ist kalt und nass. Und ich dachte, du hättest Hunger. Hab ich ja auch. Aber wir sind hier einem äußerst rätselhaften Rätsel auf der Spur. Du sprichst in Rätseln. Na, dem aus dem Briefchen. Ach so, aber das habe ich doch schon längst gelöst. Australien und Conan der Barbar. Tada! Eben nicht, Schwesterchen. Denn es heißt nicht Queensland, sondern Queenland. Und wo ist das Land der Königin? Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen? Oh, Humbug, Mumpitz. Hier, England. Und es ist nicht Conan der Barbar gemeint, sondern der dritte Vorname des Autors Arthur Ignatius Conan Doyle. Und sein dritter was ist gemeint? Zähne? Kriminalroman. Der spielt hier in Dartmoor und heißt Der Hund von Baskerville. Na, erinnert dich das an etwas? An den Hund? Elementar, meine liebe Vicky. Und Baskerville klingt doch ähnlich wie Wankerville. Erstaunlich, Niki. Du bist so klug. K-L-U-K. Warum hast du eigentlich immer recht? Gewohnheit. Und was ist mit Horatius 34? Hier, das Buch. Bei den drei Eichen. Das ist der 34. Roman von Edgar Wallace. Und wie lautet sein zweiter Vorname? Richard Horatio. Also handelt es sich bei dem Zettel um... Eine Ausleihkarteikarte von der Bibliothek in Australien. Wetten das? Um die verschlüsselte Information einer genauen Adresse. England, Wankerville bei den drei Eichen. Na sowas. Und da ist eine Eiche. Na siehste? Und dort ist die Buche. Das ist es. Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Welcher Schlüssel? Oh, ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Die Rückseite des Zettels enthält präzise geografische Anweisungen. News 54, 74, 90, 2014. Heißt North 54, East 74, West 90, South 2014. 54 was? Bonbons, Knöpfe, Schuhe? Lies die dazugehörige Frage auf dem Zettel. Wie ward geschritten? Also handelt es sich um Schritte. Und wo soll man mit den Schritten losgehen? Das steht darüber. Wo war die Sonne? Über der Eiche. Wo war der Schatten? Unter der Buche. Das ist der springende Punkt. Quasi eine Art Sonnenuhr. Also, wenn die Sonne genau über der Eiche steht, müssen wir nur schauen, wo der Schatten der Buche hinfällt. Und da ist dann der Ausgangspunkt der Anweisungen. Also der Schatten des Buchenwipfels zeigt uns auf dem Rasen eine Stelle an. Ist das die Lösung? Ja, davon bin ich überzeugt. Das ist das Rätsels Lösung. Jetzt verstehe ich. Man wird fast mit der Nase draufgestoßen, wenn man erst weiß, dass von so einer Art Sonnenuhr die Rede ist. Und an der Stelle finden wir Miri? Das ist zwar ihr Käppchen, aber das ist nicht ihre Handschrift. Der Brief wurde ja auch schon vor 26 Jahren geschrieben. Du siehst es am Stempel. Also muss es sich um etwas handeln, was vor 26 Jahren passiert ist. Miri ist aber erst 11,5. Und du bist dir ganz sicher, dass du bei der Geburt nicht vertauscht worden bist? Miraculi ist fertig! Ich muss weg! Zurück im Gasthaus hatte die Wirtin unterdessen ein wunderbares Frühstück aufgetischt. Toast mit bitterer Orangenmarmelade, Grapefruit, 4-Minuten-Eier, Baked Beans mit Würstchen, schwarzer Tee mit Milch und... Zuckerstückchen. Oh, prima. Iss nicht mit vollem Mund, Niki. Aber Vicky, du isst ja gar nichts. Kann ich dir noch was bringen? Ach, die halbe Grapefruit genügt mir völlig, danke. Damit meine Haut so zart und geschmeidig bleibt wie ein Babypopo. Arschgesicht. Bitte? Na, dann kann ich ja auch deine Würstchen haben. Als Wegscherung für den Heimweg. Wo nur der Professor, Doktor und Vater stecken? Ich beginne mir langsam Sorgen zu machen. Vielleicht können wir Ihnen da behilflich sein. Wir sind nämlich nicht durch Zufall hier. Wie bitte? Ma'am, wir würden gerne in diesem Fall ermitteln. Ja, ermitteln? Ihr? Wieso? Wir haben eine Detektei, Ma'am. Und das ist der neue Fall der zwei I-Pünktchen-Detektive. Habt ihr denn auch eine Karte? Vicky? Mist, wo hab ich die denn jetzt? Wir sind auf der Suche nach unserer verschwundenen Freundin Miri. Und wo wir gerade dabei sind, können wir auch noch die anderen suchen. Ich verstehe nicht recht. Was hat das zu bedeuten? Unsere Freundin Miri wurde aus dem Internat entführt. Und wir glauben, dass einer ihrer Gäste dahinter steckt. Wer? Der Professor? Mit dem Seil? Im Speisezimmer? Oder der Doktor mit dem Kerzenleuchter in der Bibliothek? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das werden wir bestimmt bald heraushaben. Werden wir? Ja. Und Miss Hawkes, können Sie sich vielleicht an irgendetwas Besonderes erinnern, das sich früher hier in der Gegend ereignet hat? So etwa vor 26 Jahren? Etwas Besonderes? Ja, und zwar hier und nicht in Australien. Ach, mal überlegen. Also, der alte Jolly Jack hat bei einem Unfall im Moor sein linkes Bein verloren. Es heißt, Er habe sich selbst samt Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Drüben in der Nähe von Chuggington haben sie den Postzug aus Glasgow überfallen. Über 2 Millionen Pfund Sterling. Und die kleine Mary Miller war mal ganze 10 Tage verschwunden. Wurde aber Gott sei Dank im Maids Motel wiedergefunden. Interessant. Vielen Dank, Ma'am. Sie haben uns sehr geholfen. Komm, Vicky, gib den Löffel ab. Wir haben zu tun. Haben wir? Ja. Und Miss Hawkes, würden Sie uns mal Ihre Möpse zeigen? Was habt ihr vor? Nun ja, Hans und Franz kennen sich sicher besser im Moor aus als wir. Und wenn wir die Vermissten finden wollen, könnten Ihre Hunde uns vielleicht von Nutzen sein. Null Problemo. Ich hole sie euch gleich raus. Aber bringt sie mir heile wieder. Yippie, Skippy, ich mag Tiere. Mir laufen alle Tiere immer hinterher. Sind die dick, Mann. Arme, arme Wauzis. Wie lieb sie sind. Ja, komm mal her. Ja, gib mir mal die Pfote. Ja, fein gemacht, Hans. Brav, Franz. Meiner einer holt noch flugs den Brockhaus von oben und Sie, Miss Hawkes, bleiben am besten hier, falls einer der Vermissten doch wieder auftaucht. Sensationell. Toller Plan. Tschüsselchen. Hinter dem Wirtshaus bricht ein wenig Sonnenlicht durch den schweren Morgennebel und die kleine, knöchrige Eiche wirft unter der Buche einen schwachen, aber sichtbaren Schatten. Um das Geheimnis des Rätsels zu lüften, zählen Niki und Vicky eifrig ihre Schritte, vorbei an Wollgras und Sonnentau, und kommen zusammen mit den Möpsen Hans und Franz langsam, aber sicher immer tiefer und tiefer ins Moor. 2001, 2002, das ist der Teufelszug. Hat der Doktor nicht gesagt, dass dort ein falscher Schritt den Tod bedeutet? Mach längere Schritte, wie ein Erwachsener. Schnauze! Wann sind wir denn endlich da? 2013, 2014. Oh, wie lange denn noch? Wir sind da. Puh, das war wirklich eine Syphilis-Arbeit. Aber das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hier ist ja gar nichts. Dann mach halt mal die Augen auf. Da, eine Insel. Da ist eine Insel. Wo denn? Wo denn? Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Mitten im Moor. Das muss die alte Zinnmine aus der Karte sein. Aber wie kommen wir da rüber? Es gibt 3 Feldwege. Aber die sehen alle ziemlich sumpfig aus. Nicht, dass wir da versinken. Aber einer der 3 Wege muss sicher sein. Nur welcher? 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Wege sind frei. Plopp! Jetzt halt doch mal die Backen. Einer der 3 Wege muss sicher sein. Sonst wären die, die vor uns schon hier lang gegangen sind, untergegangen. Na klar, ich hab's. Die Frühstückswürstchen. Hey, du wirst doch wohl nicht jetzt schon unsere Wegzehrung aufessen. Nein, ich leider nicht. Aber ich habe eine glänzende Idee. Pass auf. Lass Hans los, halte Franz an der Leine und ich werfe ein Würstchen auf den linken Pfad, okay? Meinst du wirklich, Niki? Genial, einfach und deshalb glänzend. Und hepp! Husch, husch ins Körbchen! Wie sie sich freuen! Süß! Oh mein Gott! Das Moor hat ihn einfach verschluckt! Der süße, kleine, putzige... Gut. Dieser Weg war es also schon mal nicht. Hans! Ach, ruhig! Soll doch nicht gleich jeder wissen, dass wir hier sind. Denk an Miri. Und jetzt das 2. Würstchen auf den mittleren Weg. Hepp. Komm schon, Franz, hol es dir. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn ihr nicht untergeht. Nein, nicht auch noch Franz. Ups, der war's auch nicht. Die armen Hunde. Was sollen wir nur Holly sagen? Ach, Vicky, mach dir nichts draus. Miris Vater ist doch Züchter. Der schenkt Holly sicher morgen neue. Wirklich? Ja, aber dafür müssen wir erstmal Miri finden. Und dazu gehen wir jetzt über den einzigen sicheren Weg, den rechten. Und zur Belohnung? Hepp, ein Würstchen für mich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hey, das war mein Würstchen. Jetzt stell dich nicht so an. Wenn das vorbei ist, schmeiß ich eine Runde Hotdogs. Oh. Und jetzt auf! Auf zu Weg Nummer 3! Ladies first. Ganz vorsichtig, einen Fuß vor den anderen stellend, balancieren die Zwillinge über den schmalen Pfad auf die Insel im Moor. Puh, Das war aber ein ganz schmaler Spagat. Und nun? Markieren wir dieses Bäumchen auf dem rechten Pfad mit meinem Klebeband RK72 und deiner pinken Bluse. Hey, meine Saturnbluse! Wow, in dem Wonderbra sehen deine Quarktaschen ja doppelt so groß aus. Wunderbar, tschin, tschin. So, und jetzt suchen wir den Eingang zur Mine. Vielleicht finden wir ja Gold oder Diamanten. Boop, boop, bidu. Da liegt ein Haufen Steinbrocken, wo ein Stück eingestürzt und nicht wieder dicht gemacht ist. Los, wir räumen den Stein zur Seite. Zugleich. Ja, ja, er bewegt sich. Gleich. Zugleich. Dahinter ist ein Gang. Wir haben ihn gefunden. Hier ist der Eingang. Hurra! Wir haben es geschafft. Psst, bist du wahnsinnig geworden? Wie kannst du einen derartigen Lärm machen? Willst du die Ganoven herbeibrüllen? Oh, Entschuldigung. Blitzbirne. Komm, ab in den Tunnel. Aber deine Stofftiere bleiben draußen. Alle? Ja, auch dein Monchichi. Ah. Und so begeben sich die Zwillinge in einen langen, tiefen und dunklen Gang. Es ist so dunkel, dass man noch nicht mal die eigene Hand vor Augen sehen kann. So dunkel wie in einem Kohlenkeller. So dunkel wie im Hintern eines Wals. Ganz schön dunkel hier. Brrr, ist das kalt. Puh, unheimlich. Ich fürchte mich so. Angsthase, Pfeffernase. Ah! Was war das? Ich knabber nur ein paar Nüsschen. Mann, hast du mich erschreckt. Kann ich das Taschenmesser haben? Meins. Dann vielleicht ein Streichholz? Meins, meins. Das Karpatenkalb, das ist sein Unterschlupf. Es kommt, um uns zu holen. Bleib ruhig. Ich will hier raus. Ich will nicht sterben. Ich bin doch noch Jungfrau. Schau da. Feuerroten Augen, der grüne Schatten. Es ist das Monster. Juch. Ja, fein. Ja, ganz fein. Ja, ja, lass es dir schmecken. Was ist passiert? Kakadu. Selber Kakadu. Nein, mach deine Augen auf. Schau doch auf meine Hand. Dein gefährliches Karpatenkalbmonster ist nur 20 Inches groß und hat gelbe Haubenfedern. Es ist ein Papagei, ein Gelbhauben-Kakadu. Sie kommen vor allem in Indonesien, Neuseeland und Australien vor. Und dieser hier kann sprechen, beziehungsweise ahmt einen Hund nach. Und das gruselige grüne Leuchten ist ein Phosphorpräparat, das auf seine weißen Gefieder verteilt wurde. Da hätte ich mir beinahe wegen einem Vogel ins Höschen gemacht. Und dabei habe ich noch nicht mal eins an. Oh, wie hast du ihn geschnappt? Mit Speck fängt man Mäuse. Und mit Nüsschen einen hungrigen Kakatua Calerita. Ist da jemand? Jemand hat um Hilfe gerufen. Jackpot, Bingo, da ist ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Ja, schnell. Miri, hallo? Miri, bist du hier? Ihr bin ich. Holt mich hier raus, Kumpel. Wir sind gleich da, Miri. Wir werden dir aus der Bretagne helfen. Knarrend öffnen die Zwillinge die Holztür eines Bretterverschlags und entdecken einen Tisch, zwei Stühle und ein Bett. Und darin... Miri, sie ist gefesselt. Alles in Ordnung, Miri. Gleich bist du frei. Hier, mein Schweizer Taschenmesser. Versuch, das Seil durchzuschneiden, Vicky. Aber vorsichtig. Ich schneide die Fesseln durch. Ritsche, ratsche, schneidet Vicky alle Seile in zwei Teile. Ah, so, jetzt. Oh, endlich. Ich hätte es nicht mehr länger ertragen. Vielen Dank, ihr beiden. Oh, Miri, wie geht es dir? Hast du Hunger? Hast du Durst? Willst du eine Wurst? Hier. No, no, merci. Ihr, ich hatte heute schon eine ganze Dose Corned Beef. Sehr gut. Ich habe jetzt voll Bock auf Würstchen. Miri, was ist passiert? Ein Arm. Er hat mich geknicknappt und mich ihr eingesperrt. Fürchterlich, einfach fürchterlich. Wieso, weshalb, warum? Weiter hinten im Stollen war eine große Koffer mit vielen Geldscheine versteckt. Aber da kam er nicht mehr heran, da der Stollen da eingestürzt ist. Aber ich bin klein und dünn genug und bin in eine Spalt geklettert und habe ich den Koffer mit dem vielen Geld herausgeholt. Doch ich habe La Lettre stibitzt und in meine Käppchen gesteckt und dann wie eine Frisbee geworfen in den Wald. Dans la forêt. Und wir haben den Brief gefunden. Und dein Käppchen. Vicky, hier hast du es wieder zurück. Oh, es hat funktioniert. Mein rotes Käppchen. Merci, merci, merci. Aber was hat er sonst noch mit dir angestellt? Oh, er hat mich an die Wand geworfen, dann aufs Bett geschmissen, meine Ende am Kopfende mit Seil gefesselt, so, und meine Füße gebunden, feste, mit Lederriemen. Oh nein, warum hat er nicht mich genommen? Das kann ich gerne nachholen. Wer ist da? Sie können ruhig zu uns ins Licht kommen. Wer sind Sie? Kombiniere. Es gab doch Schlammspuren im Gasthaus. Wir aber waren nur auf der überdachten Veranda. Außerdem vermisste Miss Hoax auf einmal eine Dose Frühstücksfleisch, die nicht ich, sondern jemand anderes zum Frühstück eingesteckt hatte. Und zwar für Miri. Hier ist die leere Dose Spam, Englands beliebtestes Dosenfleisch. Und da der Professor und der Doktor nirgends zu finden waren, konnte es nur einer gewesen sein. Sie, Father Festerton. Nein, doch. Leider ist der echte Vater Festerton im Moor vom rechten Pfad abgekommen und schaut sich jetzt die Radieschen von unten an. Und so konnten Sie seine Identität annehmen, um unbeobachtet nach dem gestohlenen Geld zu suchen, welches hier vor 26 Jahren nach dem großen Postzugraub versteckt worden ist. Laut Brockhaus werden nämlich noch immer 3/4 von den über 2 Millionen Pfund der Beute vermisst. Es gibt nur einen Ganoven, der aus dem Gefängnis ausbrechen konnte und nach Rio geflohen ist. Buster Biggs, Ihr Vater! Woher weißt du das, kleine Dickmadam? Ja, genau! Das war doch offensichtlich. Ich bin ganz Ohr. Aus diesem Briefchen, welches wir in Miris Käppchen gefunden haben. Ach, da ist der Brief gelandet. Wie konntet ihr das Rätsel nur lösen? Ich habe allerhand Grips. Vicky, lies vor. Wem gehörte es? Dem, der von euch ging. Ihr Vater. Wer soll es erhalten? Der kommen wird. Sie, der damals noch ungeborene Sohn. Weil der Adressat dieses Briefchens, Bethany Biggs, ihre Mutter, mit ihnen schwanger war, als ihr Vater nach Rio floh. Genital! Chapeau! Ja, ich bin Benji Biggs. Oh, du hast das einzige Andenken, das ich an meinen Vater noch habe. Ich hänge sehr an ihm. Na komm, komm her, Blondie. Ja, fein. Das Monster gehört Ihnen? Ja, Püppelchen. Mein Vater hat ihn für $5 in Sydney gekauft. Und als er ihn meiner Mutter gab, sagte er, dass sie ihn für mich gut aufbewahren soll. Ja, brav, Blondie, brav. Und Sie haben ihm auch dieses Hundebellen beigebracht. Wahrscheinlich haben Sie den Armen in einem Tierheim mit vielen ollen Straßenkötern eingesperrt. Und damit Sie niemand hier draußen bei der Suche stört, haben Sie sich mit Ihrer Mutter zusammen die Geschichte vom Monster im Moor ausgedacht. Mit wem? Sie ist leider völlig verstört. Wer? Meine Mutter! Die bekloppte Betty! Die alte Moorhexe? Mit dem großen leeren Vogelkäfig. Oh. Richtig, Schweinchenschlau. Als mein Vater weiter nach Rio floh, wollte meine Mutter unbedingt hinterher. Aber da sie schwanger war, konnte sie nicht. Als sie dann erfuhr, dass er sich in Rio mit einer Bordsteinschwalbe eingelassen hatte, brach für sie eine Welt zusammen. Und sie wurde ein bisschen huschi-buschi im Kopf. Und quasi als Wiedergutmachung und Erbe schickte ihr Vater ihrer Mutter den Brief mit der Schatzkarte. Vor kurzer Zeit erst erzählte mir meine Mutter von diesem Brief. Ich löste den Großteil des Rätsels und wir zogen hierher. Nach Queenland, Vancouver, bei den drei Eichen. Aber leider habe ich erst vor einer Woche den Eingang zur Mine gefunden. Und trotzdem kamen Sie nicht an das Geld heran, da der Stollen eingestürzt war. Und da schnappten Sie sich im nahegelegenen Internat unsere süße kleine Miri. Oui, c'est vrai, c'est justement cela. Und dank ihr werde ich jetzt auch mit der gesamten Knete verduften. Und ihr dürft es euch zu dritt in diesem Verschlag hier bequem machen. Los, rein da, ihr kleinen Schnüffler! Das hätten Sie wohl gerne. Der will wohl eins aufs Dach haben. Los, Vicky, lang zu! Everybody was Kung Fu fighting! Hi-ya! Ah, mein Bein! Hey, Kollegen, hier ist der Metallkoffer mit dem Geld. Und jetzt nichts wie raus, ihr! Halt! Mein Koffer! Stehen geblieben! Oh, mon Dieu! Der hat ein Kettenfest! Oh, jetzt aber Dalli, Dalli! Stehen bleiben! Schneller, und hol uns noch ein! Ich kann nicht so schnell! Wir sind ja schon am Ausgang! Raus mit euch! Wir haben es geschafft! Der holt uns nicht mehr ein! Gott sei Dank! Geschissen, Täubchen! Vorsicht! So, Miri. Und jetzt gibst du mir schön langsam den Geldkoffer wieder zurück. Eins, zwei und... No! Hatschipu! Ah, mein Arm! Verdammt, meine Kettensäge! Was war das? Meine Pfefferpistole. Professor Perkins? Nein, hier spricht Chief Inspector Colt Cotton von Scotland Yard. Das wusste ich. Darf ich fragen, wie Sie hierher kommen, Sir? Der Yard ist schon seit längerem Diamantenschmugglern in dieser Gegend auf der Spur. Deshalb habe ich mich inkognito im Grünen Geist einquartiert. Heute früh habe ich endlich das Höhlengeheimnis gelüftet und den Anführer der Bande, Dr. Li Fan Chu, und seinen Komplizen, den Strandräuber Captain Cook, auf frischer Tat in der Drachenhöhle ertappt. Nur, dass sie diesmal nicht Diamanten, sondern Mackie den Messerstecher außer Landes schmuggeln wollten. Geht es euch gut? Holly! Die Waldfee! Was ein Schreck in der Morgenstunde! Nachdem der Chief Inspector die drei Gangster im Wirtshaus eingesperrt hatte, habe ich ihm gezeigt, in welche Richtung ihr gegangen seid. Und dank der flatternden Bluse haben wir euch gefunden. Das alles interessiert mich, aber nicht die Bohne. Vorsicht, er hat ein Schießeisen. Ja, meine Hand! Oh mein Gott! Hey, der Koffer gehört uns! Halt! So, und jetzt schieße ich euch ein Loch in den Bauch. Er ist über mein Regina-Regenbogenpferd gestolpert. Ach, arme Sternschnuppe. Toppi galoppi. Ich ertrinke! Würdest du mir einen Gefallen tun, Schwesterherz? Nimm dem Herrn Pfarrer doch bitte den Koffer mit dem Geld aus der Hand, bevor er ihn mit sich in die Tiefe reißt. Nein, den wirst du nie kriegen. Niemals. Und wenn es das Letzte ist, was ist, zerkapp ich den Koffer. Blub, blub, weg war er. Sensationell. Erste Klasse, Vicky. Und was machen wir jetzt mit dem Kakadu? Nimm du den, Niki. Ich wusste ja schon immer, dass du einen Vogel hast. Eine sehr gute Idee. Papageien können nämlich sehr alt werden. Über 200 Folgen. Fein, Blondie. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ich bin dann mal weg. Halt, stopp! Wo willst du denn jetzt hin, Vicky? Na, ich werde jetzt endlich meine Verabredung mit den vier süßen Jungs von der Insel nachholen. Boom, das wird die Fete. Mit Julian, Dick, George und Timmy. Oh Mann, Vicky. George heißt eigentlich Georgina und ist ein Mädchen. Und Timmy ist ein Hund. Ach was. Ach, Vicky. Nobody's perfect. Nobody. Was für ein wunderschöner Name. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Ja, wir zwei I-Pünktchen-Detektive Zwillinge doppelt so helle Niki und Vicky, wir Profis in Spe lösen den Fall auf die Schnelle. HR2 Radio Live Theater. Buch und Regie Klaus Krückemeier. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Cordula Huth.